gesagt. Du bist der Tod, Scheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Du bist der Tod, Scheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Der Tod erscheint.